Teil 2 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jorinde und Joringel. Es war einmal ein altes Schloss mitten in einem großen, dicken Wald. Darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Katze oder zur Nachteule, des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken und dann schlachtete sie es, kochte und bratete es. Wenn jemand auf 100 Schritte dem Schlosse nahe kam, so musste er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis sie ihn lossprach. Wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie selber in einen Vogel und sperrte sie dann in einen Korb ein in die Kammern des Schlosses. Sie hatte wohl 7000 solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse. Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde. Sie war schöner als alle anderen Mädchen. Die und dann ein gar schöner Jüngling namens Joringel hatten sich zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen und hatten ihr größtes Vergnügen, eins mit dem anderen. Damit sie nun einsmals vertraut zusammen reden konnten, gingen sie im Wald spazieren. »Hüte dich«, sagte Joringel, »dass du nicht so nahe an das Schloss kommst.« Es war ein schöner Abend. Die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen. Jorinde weinte zuweilen, setzte sich in den Sonnenschein und klagte. Joringel klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen. Sie sahen sich um, waren irre und wussten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel ging durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nahe bei sich. Er erschrak und wurde todbang. Jorinde sang. Mein Vöglein in dem Ringlein rot, singt leide, leide, leide, singt dem Täublein seinen Tod, singt leide, lei, zikü, zikü, zikü. Joringel sah noch Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt und sang zikü, zikü. Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal, schuhuhuhu. Joringel konnte sich nicht regen, er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, noch Hand noch Fuß regen. Nun war die Sonne unter. Die Eule flog in einen Strauch und gleich darauf kam eine alte, krumme Frau aus demselben hervor, gelb und mager, große rote Augen, krumme Nase, die mit der Spitze ins Kinn reichte. Sie murmelte, fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nichts sagen, nicht von der Stelle kommen, die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib wieder und sagte mit dumpfer Stimme, »Grüß dich, Zachiel, wenn's Mündl ins Körbel scheint, bitt los, Zachiel, zu guter Stund.« Da wurde Joringel wieder los. Er fiel vor dem Weib auf die Knie und bat sie, sie möge ihm seine Jorinde wiedergeben. Aber sie sagte, er solle sie nie wieder haben und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umsonst. Was soll mir geschehen? Joringel ging fort und kam endlich in ein fremdes Dorf. Da hütete er die Schafe lange Zeit. Oft ging er rund um das Schloss herum, aber nicht zu nahe dabei. Endlich träumte er einmal des Nachts, er fände eine blutrote Blume, in der in der Mitte eine schöne große Perle war. Die Blume brach er ab, ging damit zum Schlosse. Alles, was er mit der Blume berührte, ward von der Zauberei frei. Auch träumte er, er hätte seine Jorinde dadurch wieder bekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, durch Berg und Tal zu suchen, ob er eine solche Blume fände. Er suchte bis an den 9. Tag. Da fand er die blutrote Blume am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Tautropfen, so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloss. Wie er auf 100 Schritte nahe zum Schlosse kam, da wurde er nicht fest, sondern ging fort bis ans Tor. Joringel freute sich hoch, berührte die Pforte mit der Blume und sie sprang auf. Er ging hinein durch den Hof, horchte, wo er die vielen Vögel vernahm. Endlich hörte er es. Er ging und fand den Saal, darauf war die Zauberin und fütterte die Vögel in den 7000 Körben. Wie sie den Joringel sah, ward sie bös, sehr bös, schalt, spie Gift und Galle gegen ihn aus. Aber sie konnte auf 2 Schritte nicht an ihn kommen. Er kehrte sich nicht an sie, er ging, besah die Körbe und die Vöglein. Da waren viele hunderte Nachtigallen. Wie sollte er nun seine Jorinde wiederfinden? Indem er so zusah, merkte er, dass die alte heimlich ein Körbchen mit einem Vogel nimmt und damit nach der Türe geht. Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib. Nun konnte es nichts mehr zaubern und Jorinde stand da, hatte ihn um den Hals gefasst, so schön wie sie ehemals war. Da machte auch all die anderen Vögel wieder zu Jungfrauen und da ging er mit seiner Jorinde nach Hause und lebten lange vergnügt zusammen. Ende von Jorinde und Joringel, gelesen von Elli, April 2012.